Wiele co by mieć nad wypowiedzieć. O ten szczytem ulufajmy, chcemy z tym nie biegnieć. O to życie wciśnę za to, będą kręcenie dla czar. A w końcu wynosi na ten sami panie pokaza szlak. Rem i szybka ciowa na trzy dnia szwedzi nim jeden. Kończy tu się być zalny dla ciowa na rynki agent. Radikalistyka, trochę na policie, a nie kwit. To fenaryczne gerajski, wiele o ten wiekacji. Proszę wyrzenienia ciągu, figel o ten nadzień. Bo co lagę widzisz nic, wiele w nicie ataki. Jak skóro w pojka, żeby czaj, wyzdejnie ten wywina ciut. To masz szanie w tym raj, tylko nie dzieje w BL Blood. Jest najlepsze, was to plan bilet. Silwa resty, ale czaj pola, so live. Wir seid das letzte, was noch bleibt, wie ihr den Nationalführer der modernen Zeit. Viel zu viele dumme Menschen gegen die Nation. Unterstützt den Erdbein, seine deutsche Volksunion. Seine Ziele sind ganz nah, sind Verhältnisse wie früher. Strabe nationale Slav, die uns erfüllen Führer. Der aus seiner Zelle scheint, der hier kämpft für die Nation. Doch anstatt im vierten Reich, bekommt der Dinge mehr als Lohn. Der Staat von mir ist 3 Millionen, der Partei beträgt den Weg für sie noch fremden Hass. Und ob schon alles nichts ist, also ist der nächste Schritt, um diese Penner zu verjagen. Eine Stimme gegen rechts, gegen menschliches Versagen. Also merkt euch lieber gleich, ihr kämpft nicht mehr für dieses Land. Denn die Menschen haben euch und eure Lüge längst verbrannt. Fick. Wir sind das letzte, was noch bleibt, die letzten Überreste einer Zeit von Hass und Leid. Wir sind das letzte, auf die uns erste Führer. Wir das letzte, was noch bleibt, wie ihr den Nationalführer der modernen Zeit. Wir sind das letzte. Wir sind das letzte. Wir sind das letzte, was noch bleibt, die letzte Barrikade vor dem vierten Reich. Wir sind der letzte Stand.